Ich schau zurück, schau nach vorn, schau nach rechts, schau nach links. Hab ich denn Glück, hab ich Sorgen, ist das recht, wie das klingt? Und wie schlecht ich auch bin, bin verletzt von dem Ding. Und jetzt fess ich's hier hin, respektvolles Team. Und ich steh alleine da, bin ein Einzelgänger. Werde es immer bleiben, ja, und es scheint's noch länger. Ich mein, ich kenn ja die kleinen Penner, die mir nichts gönnen und mich nur heruntermachen wollen. Doch ihr Gelaber und Gerede find ich unterhaltungsvoll. Frag man, wie geht's dir? Nur weil's Gewohnheit ist, oder steckt auch Sinn dahinter? So scheint's nicht, alles schwebt auf der Oberfläche, ja nicht tiefgründig. Öffnest du dein Herz, ja dann hast du gesündigt. Wo soll ich hinschauen, ich seh nur diese Lügen. Du merkst es, er versucht sich selbst zu betrügen. Siehst nicht hinter die Wand, schaust nur zurück. Du vergisst alles andere und wünschst dir Glück. Sag, wenn die Sonne aufscheinen würde, wenn sie traurig wäre wegen einer Hürde, die sie nicht zu überwältigen weiß. Ja, das wäre sie und deshalb ist die Kälte der Beweis. Sag, ob der Mond aufscheinen würde, wenn er traurig wäre, weil ihrer seine Würde. Und es wäre eine totale finstere Nacht. Wer und was steckt hinter der Macht? Verdammt, was geht in mir ab? Kann dem Ganzen nicht mehr folgen. Was sind im Großen und Ganzen die Folgen? Und ja, das Gesamte ist nicht leicht zu verstehen. Kannst nicht leichteres geben, als einfach zu leben. Warum fühle ich mich bei dir daheim? Zwischen zwei Stühlen sitze ich hier im Freien. Hier allein, hier Mike, wieder frei wie ein Schein. Wie's mir scheint, zu dir geneigt. Irgendein mieser Keim in mir da drin, wie ich bin. Und wo ist das Sinn? Meine Texte zeigen euch, wie krank und komisch ich bin. Sag mal, fühlst du das? Spürst du das? Berührt dich das? Sag, hat dich schon mal erwähnt, dass ich die Hürden nicht mag? Diese Hürden auf dem Weg zum Ziel sind der Wahnsinn. Das ist enorm schweres Zeug, das mich aus der Bahn bringt. Und ich lass mich überraschen, was die Zeit mir bringt. Wir so weitermachen, tja, bis wir uns einig sind. Sag, wenn die Sonne aufscheinen würde, wenn sie traurig wäre wegen einer Hürde, die sie nicht zu überwältigen weiß. Ja, das wäre sie und deshalb ist die Kälte der Beweis. Sag, ob der Mond aufscheinen würde, wenn er traurig wäre, weil ihrer seine Würde. Und es wäre eine totale finstere Nacht. Wer und was steckt hinter der Macht? Sag, ob die Sonne aufscheinen würde, wenn sie traurig wäre wegen einer Hürde, die sie nicht zu überwältigen weiß. Ja, das wäre sie und deshalb ist die Kälte der Beweis. Sag, ob der Mond aufscheinen würde, wenn er traurig wäre, weil ihrer seine Würde. Und es wäre eine totale finstere Nacht. Wer und was steckt hinter der Macht?